Wilhelm Tell. So eilig. Bindet los. Ihr rettet mich vom Tode. Setzt mich über. Landsmann, was habt ihr? Wer verfolgt euch denn? Eilt, eilt. Sie sind mir auf die Fersen. Rettet mich. Es Landvogts Reiter. Kommen hinter mir. Ihr seid mit Blut befleckt. Was hat's gegeben? Des Kaisers Burgvogt, der auf Rossberg saß. Der Wolfen schießen. Lässt euch der verfolgen? Der schadet nicht mehr. Ich hab ihn erschlagen. Gott sei euch gnädig. Was habt ihr getan? Ich hatte Holz gefällt im Wald. Da kommt mein Weib gelaufen in der Angst des Todes. Der Burgvogt liegt in meinem Haus. Er hab ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu rüsten. Darauf habe er Ungebührliches von ihr verlangt. Sie sei entsprungen, mich zu suchen. So wie ich war, lief ich hinzu. Und mit der Axt hab ich ihm's Bad gesegnet. Der Wüterich. Er hat nun seinen Lohn. Hat's lang verdient ums Volk von Unterwalden. Die Tat wird unruhbar. Mir wird nachgesetzt. Indem wir sprechen, Gott verrinnt die Zeit. Frisch, Fährmann. Schaff den Mann hinüber. Geht nicht. Ein schweres Unwetter ist im Anzug. Ihr müsst warten. Heiliger Gott, ich kann nicht warten. Jeder Aufschub tötet. Greif an mit Gott. Dem Nächsten muss man helfen. Der Föhn ist los. Ihr seht, wie hoch der See geht. Ich kann nicht steuern gegen Sturm und Wellen. Es geht ums Leben. Sei barmherzig, Fährmann. Auch ein Leben zu verlieren. Hab Weib und Kinder heim. Seht hin, wie es brandet, wie es wogt und Wirbel zieht. Es ist unmöglich. Ihr seht selbst. So muss ich fallen in des Feindes Hand. Das nahe Rettungsufer im Gesicht. Dort liegt's. Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge. Und muss hier liegen. Hilflos und verzagen. Seht! Da kommt der Tell! Wer ist der Mann, der hier um Hilfe fleht? Es ist ein Altzeller Mann. Er hat seine Ehre verteidigt und den Wolfenschieß erschlagen. Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen. Er fleht den Schiff um die Überfahrt. Der fürchtet sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Tell führt das Ruder auch. Der soll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen ist. Wo's Not tut, Fährmann, lässt sich alles wagen. Soll mich in den Höllenrachen stürzen? Das täte keiner, der bei Sinnen ist. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Vertrau auf Gott und rette den Bedrängten. Versuch es, Fährmann. Rette ihn. Und wer ist mein Bruder und mein leiblich Kind? Es kann nicht sein. Es ist heute Simons und Judäe. Da rast der See und will sein Opfer haben. Sprich, Fährmann. Willst du fahren? Nein. Ich nicht. In Gottes Namen denn. Gib her den Kahn. Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen. Ihr seid mein Retter, Tell. Wohl. Aus des Vogts Gewalt errette ich euch. Aus Sturmesnöten muss ein anderer helfen. Landsmann, tröstet ihr mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet? Ich hab getan, was ich nicht lassen konnte. Er stößt schon ab. Gott helf dir, brave Schwimmer. Sieh, wie das Schiff dann auf den Wellen schwankt. Die Flut geht rüber weg. Ich seh's nicht mehr. Da ist es wieder. Kräftig arbeitet sich der Wackere durch die Brandung. Des Landvogts Reiter! Weiß Gott, sie sind's. Den Mörder gebt heraus! den ihr verborgen. Deswegs kam er. Umsonst verehrt ihr ihn. Wen meint ihr, Reiter? Teufel! Was seh ich? Ich seh im Narren, den ihr sucht. Reit zu! Wenn ihr frisch beinigt, holt ihr noch ein. Erwünscht! Er ist entwischt. Ihr habt ihm fortgeholfen. Ihr sollt uns büßen. Fallt in ihre Herde! Die Hütte reißt ein, rennt und schlagt nieder! Meine Lämmer! Weh mir! Meine Herde! Die Wüterische! Wie ich euch sagte, Herr Stauffacher, schwört nicht zu Österreich, wenn ihr's könnt vermeiden. Haltet fest am Reich und wacker, wie bisher. Gott schirme eure alte Freiheit. Bleibt doch, bis meine Wirtin kommt. Ihr seid mein Gast zu Schwyz, ich in Luzern der eure. Vielen Dank, muss heute Gerson noch erreichen. Lebt wohl. Lebt wohl. So ernst, mein Freund. Ich kenne dich nicht mehr. Was kann dein Herz beklemmen? Sag es mir. Ich bin dein treues Weib. Gesegnet ist dein Fleiß. Dein Glücksstand blüht. Da steht dein Haus, von schönem Stammholz ist es neu gezimmert und nach dem Richtmaß ordentlich gefügt. Wohl steht das Haus gezimmert und gefügt. Doch wankt der Grund, auf dem wir bauten. Wie verstehst du das? Vor dieser Linde saß ich jüngst, wie heute. Da kam von Küsnacht der Vogt, mit seinen Reisigen geritten. Vor diesem Hause hielt er an. Ich erhob mich schnell, wie sich's gebührt, und trat dem Herrn entgegen. Wessen ist das Haus? Fragte er bösmeinend, denn er wusste es wohl. Schnell besonnen entgegen ich ihm, dies Haus, Herr Vogt, ist meines Herrn des Kaisers und eures und mein Lehen. Da versetzt er, ich bin Regent im Land an Kaiserstadt und will nicht, dass der Bauer Häuser baue und also frei hinleb, als ob er Herr wär in dem Lande. Ich werd mich unterstehen, euch das zu wehren. Der Landvogt grollt dir. Ja. Denn du bist ihm ein Hindernis, dass sich der Schwyzer nicht dem neuen Fürstenhaus will unterwerfen, sondern treu und fest beim Reich beharren, wie die Altvordern es gehalten und getan. Ist's nicht so, Werner? Sag es, wenn ich lüge. So ist's. Das ist des Gesslers Groll auf mich. Er ist dir neidisch, weil du glücklich wohnst. Ein freier Mann auf deinem eigenen Erbe. Er hat dir längst den Untergang geschworen. Noch stehst du unversehrt. Willst du erwarten, bis er die böse Lust an dir gebüßt? Der kluge Mann baut vor. Was ist zu tun? Hör meinen Rat. Mhm. Du weißt, dass sie dort drüben auch in Unterwalden und im Urnerland des Dranges müde sind. Mhm. Denn wie der Gessler hier, so schafft es frech der Landenberger drüben überm See. Es kommt kein Fischerkahn zu uns herüber, der nicht ein neues Unheil von den Vögten uns verkündet. Drum tät es gut, dass etliche, die's redlich meinen, still zu Rate gingen, wie man des Druckes sich erledigt. Hast du in Uri keinen Gastfreund, dem du dein Herz offenbaren magst? Ich kenne viele dort, die mir geheim sind und vertraut. Frau, welchen Sturm gefährlicher Gedanken wächst du mir in der Brust? Was ich mir zu denken still verbot, du sprichst mit leichter Zunge aus. Hast du auch wohl bedacht, was du mir rätst? Wir wagten es, ein schwaches Volk der Hirten, in Kampf zu gehen mit dem Herrn der Welt? Dem Mutigen hilft Gott. Sieh vorwärts, Werner, und nicht hinter dich. Nun wohl, ich fahr nach Uri. Dort lebt ein Gastfreund, Walter Fürst, der über diese Zeiten denkt wie ich. Dort pflege ich Rats, wie man der Landesfeinde mutig sich erwehrt. Das ist doch hart, dass wir die Steine selbst zu unserem Twing und Kerker fahren sollen. Was macht ihr? Das ist ein schlechtes Volk. Zu nichts anstellig als das Vieh zu melken und faul herumzuschlendern auf den Bergen. Ich kann nicht mehr. Frisch, Alter! An die Arbeit! Habt ihr denn gar kein Eingeweide, dass ihr den Greis zum Frondienst treibt? Das ist himmelschreiend. Sorgt ihr für euch! Ich tu was meines Amts! Frohnvogt, wie wird die Feste sich denn nennen, die wir bauen? Zwing Uri soll sie heißen, denn unter dieses Joch wird man euch beugen. Zwing Uri. Nun, was gibt's dabei zu lachen? Mit diesem Häuslein wollt ihr Uri zwingen? Was sehen, wie viel man solcher Maulwurfshaufen muss übereinandersetzen, bis ein Berg draus wird wie der geringste nur in Uri. Ja, was gibt's? Der Schieferdecker ist vom Dach gestürzt. Ist er zerschmettert? Rennet! Rettet, helft! Wenn Hilfe möglich! Rettet, hier ist Gold. Ach, mit eurem Golde. Alles ist euch feil um Gold. Wenn ihr den Vater von den Kindern gerissen und den Mann von seinem Weibe und Jammer habt gebracht über die Welt, denkt ihr's, mit Golde zu vergüten. Geht! Wir waren frohe Menschen, ihr kamt. Mit euch ist die Verzweiflung eingezogen. Lebt er? Tot. O unglückselig Schloss, mit Flüchen erbaut, und Flüche werden dich bewohnen. Hört, was ist das? Was soll das Trommeln? Was will die Trommel? Was für ein Fastnachtsaufzug? Was soll der Hut? In des Kaisers Namen, höret! Still doch! Hört! Ihr seht diesen Hut, Männer von Uri? Aufrichten wird man ihn auf hoher Säule, mitten in Altdorf. Und dieses ist des Landvogts Wille. Dem Hut soll gleiche Ehre wie ihm selbst geschehen. Man soll ihn mit gebogenem Knie und mit entblößtem Haupt verehren. Daran will der König die Gehorsamen erkennen. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut dem Könige, wer das Gebot verachtet. Welch Neues, Unerhörtes hat der Vogt sich ausgesonnen. Wir unsere Knie beugen einem Hut. Wer ist noch die kaiserliche Krone? So ist der Hut von Österreich. Gebt Acht! Es ist ein Fallstrick, uns an Österreich zu verraten. Kein Ehrenmann wird sich der Schmach bequem. Es ist auf seinem Gipfel. Wollen wir erwarten bis das Äußerste? Welch Äußerstes ist noch zu fürchten? Sind wir denn wehrlos? Wenn die drei Lande dächten wie wir drei, so möchten wir vielleicht etwas vermögen. Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft, der Schwitze wird die alten Bünde ehren. Beschließet ihr, ich bin bereit zu folgen. Wäre ein Obmann zwischen uns und Österreich, so möchte Recht entscheiden und Gesetz. Doch der uns unterdrückt, ist unser Kaiser und höchster Richter. So muss Gott uns helfen durch unseren Arm. Erforschet ihr die Männer von Schwyz, ich will in Uri Freunde werben. Wen aber senden wir nach Unterwalden? Mich sendet hin! Wem läge es näher an? Gebt's nicht zu, ihr seid mein Gast, ich muss für eure Sicherheit gewähren. Lasst mich! Die Schliche kenne ich und die Felsensteige. Auch Freunde finde ich, die mich dem Feind verhehlen. Lasst ihn hinübergehen, dort drüben ist kein Verräter. Wie bringen wir uns sichere Kunde zu, dass wir den Argwohn der Tyrannen täuschen? Hört meine Meinung. Links am See, wenn man nach Brunnen fährt, liegt eine Matte heimlich im Gehölz. Das Rütli heißt sie bei dem Volk der Hirten. Dort ist's, wo unsere Landmark und die eure zusammengrenzen. Und in kurzer Fahrt trägt euch der leichte Kahn von Schwyz herüber. Auf öden Pfaden können wir dahin bei Nachtzeit wandern und uns still beraten. Dahin mag jeder 10 vertraute Männer mitbringen, die einig sind mit uns. So können wir gemeinsam das Gemeine besprechen und beschließen. Wir wollen hören, was die edlen Herren von Sillingen, von Attinghausen raten. Ihr Name, denke ich, wird uns Freunde werden. Wo ist ein Name in dem Waldgebirg ehrwürdiger als eurer und der Eure. An solche Namen glaubt das Volk. Sie haben guten Klang im Lande. Was braucht's des Edelmanns? Lasst uns allein vollenden. Wären wir doch allein im Land. Ich meine, wir wollten uns schon selbst zu schirmen wissen. Die Edlen drängt nicht die gleiche Not mit uns. Der Strom, der in den Niederungen wütet, bis jetzt hat er die Höhen noch nicht erreicht. Hier bin ich, Oheim Attinghausen. Was ist euer Wille? Ich sehe dich gegürtet und gerüstet. Du willst nach Altdorf, in die Herrenburg? Ja, Oheim, und ich darf nicht länger säumen. Hast du's so eilig? Wie? Ist deiner Jugend die Zeit so karg gemessen, dass du sie an deinem alten Oheim sparen musst? Ich sehe, dass ihr meiner nicht bedürft. Ich bin ein Fremdling nur in diesem Hause. Ja, leider bist du's. Leider ist die Heimat zur Fremde dir geworden. Uli, Uli, ich kenne dich nicht mehr. Du prangst in Seide. Die Pfauenfeder trägst du stolz zur Schau und schlägst den Purpurmantel um die Schultern. Den Landmann blickst du mit Verachtung an und schämst dich seiner traulichen Begrüßung. Die Ehre, die ihm gebührt, gebe ich ihm gern. Das Recht, das er sich nimmt, verweigere ich ihm. Das ganze Land liegt unterm schweren Zorn des Königs. Jedes Mannes Herz ist kummervoll ob der Gewalt, die wir erdulden. Dich allein rührt nicht der allgemeine Schmerz. Dich sieht man abtrünnig auf der Seite des Landesfeindes stehen, um Fürstengunst buhlen, indes dein Vaterland von schwerer Geißel blutet. Das Land ist schwer bedrängt. Warum, mein Oheim? Wer ist's, der es in diese Not gestürzt? Weh ihnen, die dem Volk die Augen halten. Um eigenen Vorteils willen hindern sie, dass die Waldstädte nicht zu Österreich schwören, wie ringsum alle Lande doch getan. Wohl tut es ihnen, auf der Herrenbank zu sitzen mit dem Edelmann. Den Kaiser will man zum Herrn, um keinen Herrn zu haben. Muss ich das hören? Und aus deinem Munde? Ihr habt mich aufgefordert. Lasst mich enden. Welche Person ist's, Oheim, die ihr selbst hier spielt? Habt ihr nicht höheren Stolz, als ihr Land am Mann zu sein und neben diesen Hirten zu regieren? Ist's nicht eine rühmlichere Wahl, sich dem königlichen Herrn anzuschließen, als eure eigenen Knechte Pair zu sein und zu Gericht zu sitzen mit dem Bauer? Uli, Uli. Ich erkenne sie, die Stimme der Verführung. Sie hat dein Herz vergiftet. Ja, ich verberg es nicht. In tiefer Seele schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns den Bauernadel schelten. Anderswo geschehen Taten. Eine Welt des Ruhms bewegt sich glänzend jenseits dieser Berge. Mir rosten in der Halle Helm und Schild. Nichts als der Herdenglocken einförmiges Geläut vernehme ich hier. Verblendeter! Mit heißen Tränen wirst du dich dereinst heimsehnen nach den väterlichen Bergen. Und dieses Herdenreihens Melodie, die du verschmähst, mit Schmerzensehnsucht wird sie dich ergreifen, wenn sie dir anklingt auf der fremden Erde. Oh, mächtig ist der Trieb des Vaterlands. Die fremde, falsche Welt ist nicht für dich. Dort an dem stolzen Kaiserhof bleibst du dir ewig fremd, mit einem treuen Herzen. Die Welt, sie fordert andere Tugenden, als du in diesen Tälern dir erworben. Geh hin, verkaufe deine freie Seele. Im Land zu lehnen, werd ein Fürstenknecht, da du ein Selbstherr sein kannst, auf deinem freien Boden. Ach, Uli, Uli, bleibe bei den Deinen. Geh nicht nach Altdorf. O, verlass sie nicht, die heilige Sache deines Vaterlands. Ich bin der Letzte meines Stamms. Mein Name endet mit mir. Und muss ich denken bei dem letzten Hauch, dass du mein brechend Auge nur erwartest, um hinzugehen vor diesen neuen Lehenhof und meine Güter, die ich frei von Gott empfing, von Österreich zu empfangen? Vergebens widerstreben wir dem König, ihm, dem die ganze Welt gehört. Sein sind die Märkte, die Gerichte, seien die Kaufmannsstraßen. Von seinen Ländern wie mit einem Netz sind wir umgarnt und eingeschlossen. Nein, Oheim, weise Vorsicht ist's, in diesen schweren Zeiten der Parteiung sich anzuschließen an ein mächtig Haupt. Bist du so weise? Willst heller sehen als deine Väter, die um der Freiheit kostbaren Edelstein mit Gut und Blut gestritten. Geh nach Luzern hinunter. Frage dort, wie Österreichs Herrschaft lastet auf den Ländern. Sie werden kommen, ihren Schlagbaum an unsere Brücken, unsere Tore setzen. Mit unserer Armut ihre Länderkäufe, mit unserem Blute ihre Kriege zahlen. Nein! Wenn wir unser Blut dran setzen sollen, so sei es für uns. Wohlfeiler kaufen wir die Freiheit als die Knechtschaft ein. Was können wir, ein Volk der Hirten, gegen Albrechts Heere? Lern dieses Volk der Hirten kennen, Knabe. Sie sollen kommen, uns ein Joch aufzwingen, das wir entschlossen sind, nicht zu ertragen. Oh, lerne fühlen, welcher Stamms du bist. Die angeborenen Bande knüpfe fest. Ans Vaterland, ans Teure schließ dich an. Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die starken Wurzeln deiner Kraft. Dort, in der fremden Welt, stehst du allein. Ein schwankes Rohr, das jeder Sturm zerknickt. Versuch's mit uns nur einen Tag. Nur heute geh nicht nach Altdorf. Hörst du? Heute nicht. Den einen Tag nur schenke dich den deinen. Ich gab mein Wort. Lasst mich. Ich bin gebunden. Gehabt euch wohl. Er geht. Ich kann ihn nicht halten. So ist der Wolfenschießen abgefallen von seinem Land. So werden andere folgen. Der fremde Zauber reißt die Jugend fort. O unglückselige Stunde, da das Fremde in diese stillen Täler kam. Der Bergweg öffnet sich. Frisch mir nach. Den Fels erkenne ich. Wir sind am Ziel. Hier ist das Rötli. Horch, ganz leer. Wir Unterwaldner sind die Ersten auf dem Platz. Wie weit ist's in der Nacht? Der Feuerwächter von Selisberg hat eben zwei gerufen. Still! Horch. Das Meckenglöcklein in der Waldkapelle klingt heller rüber aus dem Schweizerland. Die Luft ist rein und trägt den Schall so weit. Es ist eine schöne Mondnacht. Der See liegt ruhig wie ein Spiegel. Sie haben eine leichte Fahrt. Seht! Seht dort! Ein Nachen! Das ist der Stauffacher mit seinem Kahn. Der Biedermann lässt sich nicht lange warten. Die Urner sind es, die am längsten säumen. Sie müssen weit umgehen durchs Gebirge, da sie des Landvogts Kundschaft hintergehen. Oh, oh. Wer ist da? Gebt das Wort. Freunde des Landes. Die Rache ist unser Ziel. Sprecht nicht von Rache. Nicht geschehenes Rächen, gedrohtem Übel wollen wir begegnen. Jetzt sagt, was ihr im Unterwaldner Land geschafft, wie die Landleute denken, wie ihr selbst den Stricken des Verrats entgangen seid. Auf öden Eisesfeldern, wo nur der heisere Lämmergeier krächzt, gelangt ich zu der Alpendrift, wo aus Uri und vom Engelberg die Hirten gemeinsam weiden. In den einsamen Sennhütten kehrte ich ein. Mein eigener Wirt und Gast, bis ich zu Wohnungen gesellig lebender Menschen kam. Die harten Hände reichten sie mir dar, und aus den Augen blitzte freudiges Gefühl des Muts, als ich die Namen nannte, die im Gebirg dem Landmann heilig sind, den eurigen und Walter Fürsts. Was euch recht würde dünken, schwuren sie zu tun. Euch schwuren sie, bis in den Tod zu folgen. So eilt ich sicher unterm heiligen Schirm des Gastrechts von Gehöfte zu Gehöft. Und überall, wohin mein Fuß mich trug, fand ich den gleichen Hass der Tyrannei. Denn bis an diese letzte Grenze selbst, wo der starre Boden aufhört zu geben, raubt der Vögte Geiz. Die Herzen dieses biederen Volks erregt ich mit dem Stachel meiner Worte. Und unser sind sie all, mit Herz und Mund. Großes habt ihr in kurzer Frist geleistet. Jetzt sagt mir, wer die Freunde sind, die euch folgten. Macht mich bekannt mit ihnen, dass wir uns zutraulich nahen und die Herzen öffnen. Wer kennt euch nicht, Herr, in den drei Landen? Ich bin der Meier aus Sarnen. Dies hier ist mein Schwestersohn, der Struth aus Winkelried. Ihr nennt mir keine unbekannten Namen. Die wohnen hinterm Wald, sind Klosterleute vom Engelberg. Ihr werdet sie drum nicht verachten, weil sie eigene Leute sind und nicht wie wir. Frei. Sie lieben's Land, sind sonst auch wohlberufen. Gebt mir die Hand. Es preise sich, wer keinem mit seinem Leibe pflichtig ist auf Erden. Doch Redlichkeit gedeiht in jedem Stande. Das ist Herr Reding, unser Altlandammann. Ich kenne ihn wohl. Er ist mein Widerpart, der um ein altes Erbstück mit mir rechtet. Herr Reding, wir sind Feinde vor Gericht. Hier sind wir einig. Das ist brav gesprochen. Hört ihr? Sie kommen vom Uri. Wer da? Freunde des Landes. Seht! Steigt nicht selbst der Diener Gottes, der würdige Pfarrer, mit herab? Der Siegfried folgt ihm. Unterwalter Fürst. So müssen wir auf unserem eigenen Boden uns verstohlen zusammenschleichen, wie die Mörder tun. Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel nur dem Verbrechen und der sonnenscheuen Verschwörung leiht, unser gutes Recht uns holen, das doch lauter ist und klar. Lasst's gut sein. Was die dunkle Nacht gesponnen, soll frei und fröhlich an das Licht ersonnen. Hört, was mir Gott ins Herz gibt, Eidgenossen. Wir stehen hier statt einer Landsgemeinde und können gelten für ein ganzes Volk. So lasst uns Tage nach den alten Bräuchen des Lands, wie wir es in ruhigen Zeiten pflegten. Wohl, lasst uns Tage nach der alten Sitte. Ist es gleich Nacht, so leuchtet unser Recht. Ist gleich die Zahl nicht voll. Das Herz ist hier des ganzen Volks. Die Besten sind zugegen. Was soll der Inhalt sein des neuen Bunds, den wir hier unterm Sternenhimmel stiften? Wir stiften keinen neuen Bund. Es ist ein Uraltbündnis nur von Väterzeit, das wir erneuern. Wisset, Eidgenossen, ob uns der See, ob uns die Berge scheiden und jedes Volk sich für sich selbst regiert, so sind wir eines Stammes doch und Bluts und eine Heimat ist's, aus der wir zogen. Wir sind ein Volk. Und einig wollen wir handeln. Die anderen Völker tragen fremdes Joch. Sie haben sich dem Sieger unterworfen. Doch wir, der alten Schweizer echter Stamm, wir haben stets die Freiheit uns bewahrt. Dem Kaiser selbst versagten wir Gehorsam, da er das Recht zugunst der Pfaffen bog. Denn als die Leute von dem Gotteshaus einsiedeln, uns die Alp in Anspruch nahmen, die wir beweidet seit der Väterzeit, der Abt dafür zog einen alten Brief, der ihm die herrenlose Wüste schenkte, denn unser Dasein hatte man verhehlt. Da sprachen wir, erschlichen ist der Brief, kein Kaiser kann, was unser ist, verschenken und wird uns recht versagt vom Reich. Wir können in unseren Bergen auch des Reichs entbehren. So sprachen unsere Väter. Sollen wir des neuen Joches Schändlichkeit erdulden, erleiden von dem fremden Knecht, was uns in seiner Macht kein Kaiser durfte bieten. Der fremde Herrenknecht soll kommen dürfen und uns Ketten schmieden und Schmach antun auf unserer eigenen Erde, ist keine Hilfe gegen solchen Drang. Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte, die droben hangen, unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenübersteht. Der Güter Höchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder. Ehe ihr zum Schwerte greift, bedenkt es wohl. Ihr könnt es friedlich mit dem Kaiser schlichten. Es kostet euch ein Wort und die Tyrannen, die euch jetzt schwer bedrängen, schmeicheln euch. Ergreift, was man euch oft geboten hat. Trennt euch vom Reich. Erkennet Österreichs Hoheit. Was sagt der Pfarrer? Wir zu Österreich schwören. Hört ihn nicht an. Das rät uns ein Verräter. Ein Feind des Landes. Ruhig, Eidgenossen. Wir Österreich huldigen nach solcher Schmach. Wir uns abtrotzen lassen durch Gewalt, was wir der Güte weigerten. Dann wären wir Sklaven und verdienten es zu sein. Der sei gestoßen aus dem Recht der Schweizer. Wer von Ergebung spricht, an Österreich. Landammann, ich bestehe darauf. Dies sei das erste Landsgesetz, das wir hier geben. So sei's. Wer von Ergebung spricht an Österreich, soll rechtlos sein und aller ehrenbar. Kein Landmann nehme ihn auf an seinem Feuer. Wir wollen es. Das Gesetz ist. Es ist's. Jetzt seid ihr frei. Ihr seid's durch dies Gesetz. Nicht durch Gewalt soll Österreich ertrotzen, was es durch freundlich Werben nicht erhielt. Zur Tagesordnung weiter. Eidgenossen, sind alle sanften Mittel auch versucht? Vielleicht weiß es der König nicht. Es ist wohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden. Auch dieses Letzte sollten wir versuchen. Erst unsere Klage bringen an sein Ohr, ehe wir zum Schwerte greifen. Schrecklich immer. Auch in gerechter Sache ist Gewalt. Nun ist's an euch. Bericht zu geben. Redet. Ich war zu Rheinfeld, an des Kaisers Pfalz, wieder der Vögte hartem Druck zu klagen, den Brief zu holen unserer alten Freiheit, den jeder neue König sonst bestätigt. Die Boten vieler Städte fand ich dort, die all erhielten ihre Pergamente und kehrten freudig wieder in ihr Land. Mich, euren Boten, wies man an die Räte, und die entließen mich mit leerem Trost. Der Kaiser habe diesmal keine Zeit, er würde sonst einmal wohl an uns denken. Und als ich traurig durch die Säle ging, da sah ich Herzog Hansen in einem Erker weinend stehen, um ihn die Herren von Wart und Tegerfeld. Die riefen mich und sagten, helft euch selbst. Gerechtigkeit erwartet nicht vom König. Beraubt er nicht des eigenen Bruders Kind und hinterhält ihm sein gerechtes Erbe. Der Herzog fleht ihn um sein mütterliches. Er habe seine Jahre voll. Es wäre nun Zeit, auch Land und Leute zu regieren. Was ward ihm zum Bescheid? Ein Kränzlein setzt ihm der Kaiser auf. Das sei die Zier der Jugend. Ihr habt's gehört. Gerechtigkeit erwartet nicht vom Kaiser. Helft euch selbst. Nichts anderes bleibt uns übrig. Nun gebt Rat, wie wir es klug zum guten Ende leiten. Die Vögte wollen wir mit ihren Knechten verjagen und die festen Schlösser brechen. Doch wenn es sein mag, ohne Blut. Es sehe der Kaiser, dass wir notgedrungen nur der Ehrfurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und sieht er uns in unseren Schranken bleiben, vielleicht besiegt der Staatsklug seinen Zorn, denn billige Furcht erwecket sich ein Volk, das mit dem Schwerte in der Faust sich mäßigt. Doch lasset hören, wie vollenden wir's. Es hat der Feind die Waffen in der Hand und nicht in Frieden wird er weichen. Er wird's, wenn er in Waffen uns erblickt. Wir überraschen ihn, ehe er sich rüstet. Ist bald gesprochen. Aber schwer getan. Uns ragen in dem Land zwei feste Schlösser. Die geben Schirm dem Feind und werden furchtbar, wenn uns der König in das Land soll fallen. Rossberg und Sarnen muss bezwungen sein, ehe man ein Schwert erhebt in den drei Landen. Säumt man so lang, so wird der Feind gewarnt. Zu viele sind's, die das Geheimnis teilen. In den Waldstätten findet sich kein Verräter. Der Eifer auch, der Gute kann verraten. Schiebt man es auf, so wird der Zwing vollendet in Altdorf und der Vogt befestigt sich. Ihr denkt an euch. Und ihr seid ungerecht. Ihr ungerecht? Was darf uns Uri bieten? Bei eurem Eide Ruhe! Stehen wir nicht alle für dieselbe Sache? Wenn wir es verschieben bis zum Fest des Herrn, dann bringt's die Sitte mit, dass alle Sassen dem Vogt Geschenke bringen auf das Schloss. So können 10 Männer oder 12 sich unverdächtig in der Burg versammeln. Zunächst im Wald hält dann der große Haufe. Und wenn die anderen glücklich sich des Tors ermächtigt, so wird ein Horn geblasen und jene brechen aus dem Hinterhalt. So wird das Schloss mit leichter Arbeit unser. Den Rossberg übernehme ich zu ersteigen. Denn eine Dirn des Schlosses ist mir hold und leicht betörig, sie zu nächtlichem Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen. Bin ich erst droben, zieh ich die Freunde nach. Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen, so geben wir von einem Berg zum anderen das Zeichen mit dem Rauch. Der Landsturm wird aufgeboten im Hauptort jedes Landes. Wenn dann die Vögte sehen der Waffen ernst, glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben und gern ergreifen, friedliches Geleit aus unseren Landesmarken zu entweichen. Nur mit dem Gessler fürcht ich schweren Stand. Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben. Nicht ohne Blut räumt er das Feld. Ja, selbst vertrieben bleibt er furchtbar noch dem Land. Schwer ist's und fast gefährlich, ihn zu schonen. Wo es halsgefährlich ist, da stellt mich hin. Dem Tell verdank ich mein gerettet Leben. Gern schlag es in die Schanze für das Land. Die Zeit bringt Rat. Erwartet's in Geduld. Man muss dem Augenblick auch was vertrauen. Doch seht, indes wir nächtlich hier noch tagen, kommt schon der Morgen. Lasst uns scheiden, eh uns des Tages Leuchten überrascht. Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus den Tälern. Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt von allen Völkern, die tief unter uns schwer atmend wohnen in dem Qualm der Städte, lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Jetzt gehe jeder seines Weges und werb im Stillen Freunde für den Bund. Was noch bis dahin muss erduldet werden, erduldet's. Lasst die Rechnung der Tyrannen anwachsen, bis ein Tag die allgemeine und die besondere Schuld auf einmal zahlt. Bezähme jeder die gerechte Wut und spare für das Ganze seine Rache. Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, wer selbst sich hilft in seiner eigenen Sache. Fräulein, jetzt endlich finde ich euch allein. In dieser Wildnis fürchte ich keinen Sorgen. Seid ihr gewiss, dass uns die Jagd nicht folgt? Die Jagd ist dort hinaus. Ich muss den teuren Augenblick ergreifen. Entschieden sehen muss ich mein Geschick und sollte es mich auf ewig von euch scheiden. Mich hat der Ruhm noch nicht genannt. Ich darf mich in die Reihe nicht stellen mit den Rittern, die Sieg berühmt und glänzend euch umwerben. Nichts hab ich als mein Herz voll Treu und Liebe. Dürft ihr von Liebe reden und von Treue? der treulos wird an seine nächsten Pflichten und sich dem Unterdrücker seines Volks verkauft? Von euch, mein Fräulein, diesen Vorwurf? Wen suche ich denn als euch auf jener Seite? Mich denkt ihr auf der Seite des Verrats zu finden? Eher wollte ich meine Hände dem Gessler selbst, dem Unterdrücker, schenken, als dem naturvergessenen Sohn der Schweiz, der sich zu seinem Werkzeug machen kann. Gott, was muss ich hören? Die Seele blutet mir um euer Volk. Ich leide mit ihm, denn ich muss es lieben, das so bescheiden ist und doch voll Kraft. Mit jedem Tag lerne ich es mehr verehren. Ihr aber, der es verlässt, der treulos übertritt zum Feind, ihr seid's, der mich verletzt und kränkt. Ich muss mein Herz bezwingen, dass ich euch nicht hasse. Bertha, ihr verachtet mich? Tät ich's, mir wäre besser. Aber den verachtet sehen, den man gern lieben möchte. Bertha, Bertha, ihr zeigt mir das höchste Himmelsglück und stürzt mich tief in einem Augenblick. Wie kann ich euch erringen, wenn ich der Macht des Kaisers widerstrebe? Ist's der verwandte mächtiger Wille nicht, der über eure Hand tyrannisch waltet? Hofft nicht, durch Österreichs Gunst mich zu erringen. Nach meinem Erbe strecken sie die Hand. Das will man mit dem großen Erb vereinen. Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit verschlingen will, sie droht auch der meinen. Zum Opfer bin ich ausersehen, um meinen Günstling zu belohnen. Weh mir, wenn ich dem Landbedrücker folgen müsste auf sein Schloss. Bertha, welch einen Blick tut ihr mir auf? Die Liebe nur, die eure, kann mich retten. Doch wie die Schlinge lösen, die ich mir töricht selbst ums Haupt gelegt? Zerreiße sie mit männlichem Entschluss, was auch draus werde. Steh zu deinem Volk, es ist dein angeborener Platz. Die Jagd kommt näher. Fort, wir müssen scheiden. Wir passen umsonst auf. Es will sich niemand heranbegeben und dem Hut seine Referenz erzeigen. Es war auch sonst wie Jahrmarkt hier. Jetzt ist der Anger wie verödet. Seitdem der Popanz auf der Stange hängt. Es fängt mir an zu deuchten. Wir stehen hier am Pranger vor dem Hut. Es ist doch ein Schimpf für einen Reitersmann, Schildwacht zu stehen vor einem leeren Hut. Und jeder rechte Kerl muss uns verachten. Die Reverenz zu machen einem Hut ist doch ein närrischer Befehl. Warum nicht deinem hohlen Hut? Bückst du dich doch vor manchem hohlen Schädel. Und du bist auch so ein dienstfertiger Schurke und brächtest wackere Leute gern ins Unglück. Mag wer da will am Hut vorübergehen. Ich drück die Augen zu und seh nicht hin. Da hängt der Landvogt. Habt Respekt. Wollt's Gott, er ging und ließ uns einen Hut. Es sollte drum nicht schlechter stehen ums Land. Wollt ihr vom Platz? Verwünschtes Volk der Weiber! Wer fragt nach euch? Schickt eure Männer her, wenn sie der Mut sticht, dem Befehl zu trotzen. So ist es. Die Lawinen hätten längst den Flecken Altdorf unter ihrer Last verschüttet, wenn der Wald dort oben nicht als eine Landwehr sich dagegen stellte. Gibt's Länder, Vater, wo nicht Berge sind? Wenn man hinuntersteigt von unseren Höhen und immer tiefer steigt den Strömen nach, gelangt man in ein großes, ebenes Land. Da sieht man frei nach allen Himmelsräumen. Das Korn wächst dort in langen, schönen Auen. Und wie ein Garten ist das Land. Ei, Vater, warum steigen wir denn nicht geschwind hinab in dieses schöne Land, statt dass wir uns hier ängstigen und plagen? Das Land ist schön und gütig wie der Himmel. Doch dies bebauen, sie genießen nicht den Segen, den sie pflanzen. Wohnen sie nicht frei wie du auf ihrem eigenen Erbe? Das Feld gehört dem Bischof und dem König. So dürfen sie doch frei in Wäldern jagen. Dem Herrn gehört das Wild und das Gefieder. Sie dürfen doch frei fischen in dem Strom. Der Strom, das Meer, das Salz gehört dem König. Wer ist der König denn, den alle fürchten? Es ist der eine, der sie schützt. Sie können sich nicht mutig selbst beschützen? Dort darf der Nachbar nicht dem Nachbar trauen. Vater, es wird mir eng im weiten Land. Da wohne ich lieber unter den Lawinen. Tja, wohl ist's besser, Kind, die Gletscherberge im Rücken haben als die bösen Menschen. Allvater, sieh den Hut dort auf der Stange. Was kümmert uns der Hut? Komm, lass uns gehen. In des Kaisers Namen! Haltet an und steht! Was wollt ihr? Ihr habt's Mandat verletzt. Ihr müsst uns folgen. Ihr habt dem Hut nicht Reverenz bewiesen. Freund, lass mich gehen. Fort ins Gefängnis! Fort! Den Vater ins Gefängnis? Hilfe! Hilfe! Gewalt! Was legst du Hand an diesen Mann? Er ist ein Feind des Kaisers. Ein Verräter. Ein Verräter? Ich? Du irrst dich, Freund. Das ist der Tell. Ein Ehrenmann und guter Bürger. Großvater! Hilf! Gewalt geschieht dem Vater. Fort! Ins Gefängnis! Was ist geschehen? Des Landvogts oberherrliche Gewalt verachtet er. Das hätte Tell getan. Was lügst du, Bube? Er hat dem Hut nicht Reverenz bewiesen. Warum soll er ins Gefängnis? Freund, nimm meine Bürgschaft an und lass ihn ledig. Bürg du für dich und deinen eigenen Leib. Wir tun, was unseres Amts. Fort mit ihm. Das ist schreiende Gewalt. Ertragen wir es, dass man ihn fortführt. Frech, vor unseren Augen. Freunde, duldet's nicht. Wir sind die Stärkeren. Schlagt sie zu Boden. Wer widersetzt sich dem Befehl des Hofs? Geht, gute Leute. Ich helfe mir schon selbst. Was? Ihn aus unserer Mitte wegzuführen. Ruhig, ruhig. Aufruhr! Empörung! Meuterei! Empörung! Schrei, desto bestes! Schurke, willst du schweigen? Hilfe! Hilfe! Da ist der Vogt! Wie uns, was wird das werden? Reibt sie auseinander! Was läuft das Volk zusammen? Wer ruft Hilfe? Wer war's? Ich will es wissen. Du tritt vor. Wer bist du und was hältst du diesen Mann? Gestrenger Herr, ich bin dein Wächter bei dem Hut. Diesen Mann ergriff ich, wie er dem Hut den Ehrengruß versagte. Verhaften wollte ich ihn, wie du es befahlst, und mit Gewalt will ihn das Volk entreißen. Verachtest du so deinen Kaiser, Tell, und mich, der hier an seiner Stadt gebetet, dass du dem Hut, den ich zur Prüfung des Gehorsams aufgehangen, die Ehre versagst? Verzeiht mir, aus Unbedacht, nicht aus Verachtung eures geschehen. Wäre ich besonnen, hieß ich nicht der Tell. Ich bitte um Gnade, es soll nicht mehr begegnen. Du bist ein Meister auf der Armbrust, Tell. Man sagt, du nimmst es auf mit jedem Schützen. Und das muss wahr sein, Herr. Einen Apfel schießt der Vater dir vom Baum auf 100 Schritt. Ist das dein Knabe, Tell? Ja, Herr. Hast du der Kinder mehr? Zwei Knaben, Herr. Und welcher ist, den du am meisten liebst? Herr, beide sind mir gleich lieb. Nun, Tell. Weil du den Apfel triffst auf 100 Schritt, so wirst du deine Kunst vor mir bewähren müssen. Nimm die Armbrust. Mach dich fertig, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Doch ziele gut, dass du den Apfel treffest auf den ersten Schuss. Denn fehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren. Herr, welches Ungeheuer sind ihr mir an? Ich soll vom Haupte meines Kindes... Nein, verhütster gnädiger Gott. Das könnt ihr im Ernst von einem Vater nicht begehren. Ich will's. Du wirst den Apfel von dem Kopf des Knaben schießen. Ich soll mit meiner Armbrust auf das Haupt des eigenen Kindes zielen. Eher sterb ich. Schieß oder sterb mit deinem Knaben. Ich soll der Mörder meines Kindes werden. Herr, ihr habt keine Kinder. Wisstet nicht, was sich bewegt in deines Vaters Herzen. Ei, Tell, du bist ja plötzlich so besonnen. Man sagte mir, dass du ein Träumer seist und dich entfernst von anderer Menschenweise. Du liebst das Seltsame. Drum habe ich jetzt ein Eigenwagstück für dich ausgesucht. Ein anderer wohl bedächte sich. Du drückst die Augen zu und greifst es herzhaft an. Scherzt nicht mit diesen armen Leuten, Herr. Ihr seht sie bleich und zitternd stehen. Wer sagt euch, dass ich scherze? Hier ist der Apfel. Man mache Raum! Er nehme seine Weite, wie es Brauch ist. 80 Schritt gebe ich ihm. Nicht weniger noch mehr. Er rühmte sich, auf 100 seinen Mann zu treffen. Jetzt, Schütze! Triff! Gott, das wird ernsthaft. Falle nieder, Knabe, und flehe den Landvogt um dein Leben. Lasst es genug sein, Herr. Unmenschlich ist es, mit eines Vaters Angst zu spielen. Öffnet die Gasse! Frisch! Was zauderst du? Dein Leben ist verwirkt, ich kann dich töten. Und sieh, ich lege gnädig dein Geschick in deine eigene kunstgeübte Hand. Der kann nicht klagen über harten Spruch, den man zu Meister seines Schicksals macht. Du rühmst dich deines sichern Blicks. Wohlan! Hier gilt es. Das Ziel ist würdig und der Preis ist groß. Das schwarze Treffen in der Scheibe, das kann auch ein anderer. Der ist mir der Meister, der seiner Kunst gewiss ist, überall. Dem's Herz nicht in die Hand tritt, noch ins Auge. Herr Landvogt, wir erkennen eure Hoheit, doch lasset Gnad vor Rechter gehen. Nehmt die Hälfte meiner Habe, nehmt sie ganz, nur dieses Grässliche erlasset einem Vater. Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann. Sagt, wo ich hinstehen soll, ich fürchte mich nicht. Der Vater trifft den Vogel ja im Flug. Er wird nicht fehlen. Herr Landvogt, rührt euch nicht des Kindes Unschuld. Denkt, dass ein Gott im Himmel ist, dem ihr für eure Taten Rede stehen müsst. Man bindet ihn an die Lände dort. Mich binden? Nein, ich will nicht gebunden sein. Ich will nicht. Die Augen nur lasst ihr verbinden, Knabe. Warum die Augen? Denkt ihr, ich fürchte Vaters Pfeil? Frisch, Vater, zeig's, dass du ein Schütze bist. Er glaubt dir's nicht. Was? Soll der Frevel sich vor unseren Augen vollenden? Wozu haben wir geschworen? Es ist umsonst. Wir haben keine Waffen. Ihr seht den Wald von Lanzen um uns her. Ans Werk! Man führt die Waffen nicht vergebens. Freut's euch, den Pfeil zu führen und den Bogen, so will ich euch das Ziel dazu geben. Öffnet die Gasse! Platz! Was, Tell? Ihr wolltet? Nimmer mehr, ihr zittert! Die Hand erbebt euch, eure Knie wanken! Herr, erlasset mir den Schuss. Hier ist mein Herz. Rufet eure Reisigen und stoßt mich nieder. Ich will dein Leben nicht, ich will den Schuss. Du kannst dir alles, Tell. An nichts verzagst du. Das Steuerruder führst du wie den Bogen. Dich schreckt kein Sturm, wenn es zu retten gilt. Jetzt, Retter, hilf dir selbst. Es muss. Herr Landvogt, weiter werdet ihr es nicht treiben. Ihr werdet nicht. Es war nur eine Prüfung. Den Zweck habt ihr erreicht. Ihr schweigt, bis man euch aufruft. Ich will reden. Ich darf's. Des Königs Ehre ist mir heilig. Doch solches Regiment muss Hass erwerben. Das ist des Königs Wille nicht. Solche Grausamkeit verdient mein Volk nicht. Dazu habt ihr keine Vollmacht. Ihr kühnet euch! Ich hab stillgeschwiegen zu allen schweren Taten, die ich sah. Doch länger schweigen, wer Verrat. Verwegner diese Sprache deinem Herrn! Der Kaiser ist mein Herr, nicht ihr. Frei bin ich geboren wie ihr. Und stündet ihr nicht hier in Kaisers Namen, den ich verehre, selbst wo man ihn schändet, den Handschuh wirf ich vor euch hin. Ihr solltet nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben. Ja, winkt nur euren Reisigen. Ich steh nicht wehrlos da wie die. Ich hab ein Schwert. Und wer mir naht? Der Apfel ist gefallen! Der Knabe lebt! Der Apfel ist getroffen! Er hat geschossen wie rasend! Vater, hier ist der Apfel! Ich wusste es, du würdest treffen! Oh, gütiger Himmel! Kinder, meine Kinder! Gott sei gelobt! Das war ein Schuss! Davon wird man noch reden in den spätesten Zeiten! Bei Gott, der Apfel mitten durchgeschossen. Es war ein Meisterschuss. Ich muss ihn loben. Der Schuss war gut. Doch wehe dem, der ihn dazu getrieben, dass er Gott versuchte. Kommt zu euch, Tell. Steht auf, ihr habt euch männlich gelöst und frei könnt ihr nach Hause gehen. Tell, höre. Was befiehlt ihr, Herr? Du stecktest noch einen zweiten Pfeil zu dir. Ja, ja, ich sah es wohl. Was meintest du damit? Hör, ja, das ist also bräuchlich bei den Schützen. Nein, Tell. Die Antwort lasse ich dir nicht gelten. Es wird was anderes wohl bedeutet haben. Sag mir die Wahrheit, Tell. Was es auch sei, dein Leben sichere ich dir. Wozu der zweite Pfeil? Weil ihr mich meines Lebens gesichert habt. So will ich euch die Wahrheit gründlich sagen. Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Und eurer, wahrlich, hätte ich nicht gefehlt. Wohl, Tell. Des Lebens habe ich dich gesichert. Doch weil ich deinen bösen Sinn erkannt, will ich dich führen lassen und verwahren, wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, damit ich sicher sei vor deinen Pfeilen. Ergreift ihn! Bindet ihn! Nein. Herr, so könntet ihr einem Mann handeln, an dem sich Gottes Hand sichtbar verkündigt. Lass sehen, ob sie ihn zweimal retten wird. Man bringt ihn auf mein Schiff. Ich folge nach sogleich. Ich selbst will ihn nach Küstnacht führen. Ihr wollt ihn außer Lands gefangen führen? Das dürft ihr nicht. Das darf der Kaiser nicht. Das hier streitet unseren Freiheitsbriefen. Das war wo sind sie? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt. Diese Gunst muss erst erworben werden durch Gehorsam. Rebellen seid ihr. Nährt verwegene Empörung. Ich kenn euch. Ich durchschau euch ganz. Den nehme ich jetzt heraus aus eurer Mitte. Doch alle seid ihr teilhaft seiner Schuld. Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen. Es ist vorbei. Er hat's beschlossen, mich mit meinem ganzen Hause zu verderben. Tell! Mit euch sind wir alle gefesselt und gebunden. Lebt wohl! Vater! Vater! Lieber Vater! Dort droben ist dein Vater! Den ruf an! Tell, sage ich eurem Weibe nichts von euch. Der Knab ist unverletzt. Mir wird Gott helfen. Vorwärts, bindet ihn! Tell, es erbarmt mich. Doch ich muss gehorchen. Raset ihr Winde, flammt herab, Blitze, ihr Wolken bersten und ersäuft das Land. Zerstört im Keim die ungeborenen Geschlechter. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit? Der Tell gefangen und der Altlandammann Attinghausen liegt im Sterben. Der letzte Anker unserer Hoffnung bricht. Oben auf dem Berg. Gewiss hat man ein Schiff in Not gesehen. Wehe dem Fahrzeug, das in dieser furchtbaren Wiege wird gewiegt. Hier ist das Steuer unnütz. Der Sturm ist Meister. Wind und Welle spielen Ball mit dem Menschen. Vater! Vater! Ein Schiff! Es kommt von Flüelen her! Gott helft den armen Leuten. Es ist das Herrenschiff! Von Uri, Vater! Ich kenn's am Dorf und an der Fahne! Gerichte Gottes! Ja! Hier ist es selbst der Landvogt, der da fährt! Schnell hat der Arm des Rächers ihn gefunden! Jetzt kennt ihr über sich den stärkeren Herrn! Knabe! Bete nicht! Greif nicht dem Richter in den Arm! Ich bete für den Landvogt nicht! Ich bete für den Tell! Der auf dem Schiffe sich befindet. Oh, Unvernunft des blinden Elements! Musst du, um einen Schuldigen zu treffen, das Schiff mitsamt dem Steuermann verderben? Sie waren glücklich schon vorbei, Herr Bugisgrad! Doch die Gewalt des Sturms, der von den Teufelsmünster wieder prallt, wirft sie zum großen Achsenberg zurück! Ich sehe sie nicht mehr! Dort ist das Hackmesser, wo schon das Schiff mehrere gebrochen. Wenn sie nicht weislich dort vorüberlenken, so wird das Schiff zerschmettert. Sie haben einen guten Steuermann an Bord. Könnt einer retten, wer ist der Tell? Doch dem sind Arm und Hände ja gefesselt. Sieh, Vater, wer der Mann ist, der dort kniet! Er fasst die Äder an mit seinen Händen und scheint wie außer sich zu sein. Vater! Vater, seht! Gott im Himmel! Was? Der Tell! Wie kommt ihr hierher? Wart ihr nicht auf dem Schiff gefangen und gebunden? Ihr wurdet nicht nach Küster abgeführt! Ich bin befreit. Befreit? Befreit? Und wo kommt ihr her? Dort aus dem Schiffe. Was? Wo ist der Landvogt? Auf den Wellen treibt er. Ja, ja. Aber hier? Wie seid ihr hier? Ich lag im Schiff. Mit Stricken festgebunden, wehrlos, ein aufgegebener Mann. Als wir an die Ecke gelangten, beim kleinen Achsen, da brach ein solch mörderisches Ungewitter Gehlings dafür aus des Gotthards Schlünden, dass allen Ruderern das Herz entsank und alle meinten zu ertrinken. Da sprach der Vogt zu mir: Tell, wenn du dir es getraust, uns zu helfen hast im Sturm, so möchte ich dich der Bande wohl entledigen. So stand ich denn am Steuer und merkte scharf, wo sich ein Vorteil auftritt zum Entspringen. Wie ich eines Felsenriffs gewahre, das abgeplattet vorsprang in den See. Ich kenn's! Es ist am Fuß des großen Achsen. Schrie ich den Knechten handlich zuzugehen, bis dass wir vor die Felsenplatte kämen. Dort rief ich, sei das Ärgste überstanden. Und als wir sie erreicht, drücke ich mit allen Leibeskräften den hinteren Grenzen an die Felswand hin. Jetzt schnell mein Schießzeug fassen, schwing ich selbst hochspringend auf die Platte mich hinauf. Und mit gewaltigen Fußstoß hinter mich schleudere ich das Schiff in den Schlund der Wasser. Dort mag es auf den Wellen treiben. So bin ich gerettet. Tell. Tell. Kaum glaube ich meinen Sinn. Doch sagt, wo kommt ihr jetzt hin? Denn Sicherheit ist nicht für euch, sofern der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt. Ich hörte ihn sagen, da ich noch im Schiff gebunden lag, er wollte bei Brunnen landen und über Schwyz nach seiner Burg mich führen. Nennt mir den nächsten Weg nach Art und Küsnacht. Die offene Straße zieht sich über Stein. Doch einen kürzeren Weg kann euch mein Knabe führen. Sagt, habt ihr nicht auch im Rütli mitgeschworen? Wir deucht man an euch. Ich war dabei. So eilt nach Bürglen. Tut die Lieben mir an. Mein Weib verzagt um mich. Verkündet ihr, dass ich gerettet sei und wohlgeborgen? Doch wohin sag ich ihr, dass sie geflohen? Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden und andere, die im Rüttli mitgeschworen. Sie sollen wacker sein und guten Muts. Der Tell sei frei und seines Armes mächtig. Bald werden sie ein weiteres von mir hören. Was habt ihr im Gemüt? Entdeckt mir's frei. Ist das getan, wird's auch zur Rede kommen. Es ist vorbei mit ihm. Er ist hinüber. Er liegt nicht wie ein Toter. Seht, die Feder auf seinen Lippen regt sich. Ruhig ist sein Schlaf und friedlich lächeln seine Züge. Er regt sich. Still. Wo ist er? Wer? Er fehlt mir. Verlässt mich in dem letzten Augenblick. Er meint den Junker. Schickte man nach ihm? Es ist nach ihm gesendet. Tröstet euch. Er hat sein Herz gefunden. Er ist unser. Er hat mit Kühnheit für sein Vaterland gesprochen. Warum kommt er nicht, um meinen letzten Segen zu empfangen? Ich fühle, dass es schleunig mit mir endet. Nicht also, Herr. Der kurze Schlaf hat euch erquickt und hell ist euer Blick. Der Schmerz ist Leben. Er verließ mich auch. Das Leiden ist so wie die Hoffnung aus. Weh mir, dass meine letzten Blicke den Untergang des Vaterlands gesehen. Musst ich des Lebens höchstes Maß erreichen, um ganz mit allen Hoffnungen zu sterben? Soll er in diesem Kummer scheiden? Erhellen wir ihm die letzte Stunde. Wir sind nicht ganz verlassen, sind nicht rettungslos verloren. Wer soll euch retten? Wir uns selbst. Die drei Lande haben sich das Wort gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Es wird gehandelt werden, eh noch das Jahr den neuen Kreis beginnt. Die festen Burgen aber in den Landen. Sie fallen alle an dem gleichen Tag. Und sind die Edel dieses Bunds teilhaftig? Nur der Landmann hat geschworen. Hat sich der Landmann solcher Tat verwogen? Aus eigenem Mittel, ohne Hilfe der Edel, hat er der eigenen Kraft so viel vertraut? Ja, dann bedarf es unserer nicht mehr. Getröstet können wir zu Grabe steigen. Es lebt nach uns. Durch andere Kräfte will das Herrliche der Menschheit sich erhalten. Das Alte stürzt. Es ändert sich die Zeit. Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Seht, welcher Glanz sich um sein Auge gießt. Das ist nicht das Erlöschen der Natur. Das ist der Strahl schon eines neuen Lebens. Der Adel steigt von seinen alten Burgen und schwört in Städten seinen Bürgereid. Die Fürsten sehe ich und die edlen Herren in Harnischen herangezogen kommen, ein harmlos Volk von Hirten zu bekriegen. Auf Tod und Leben wird gekämpft. Der Landmann stürzt sich mit der nackten Brust, ein freies Opfer, in die Schar der Lanzen. Er bricht sie und des Adels Blüte fällt. Es hebt die Freiheit, siegend ihre Fahne. Drum haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein Ort der Freiheit seht dem anderen fremd. Hochwachten stellet aus auf euren Bergen, dass sich der Bund zum Bunde rasch versammle. Seid einig! Einig! Einig! Lebt er? Sagt, kann er mich noch hören? Ihr seid jetzt Lehnsherr. Oh Gott! Kommt meine Reue zu spät? Konnt er nicht wenige Pulse länger leben? O sagt, schied er dahin in Unmut gegen mich? Er hörte sterbend noch, was ihr getan, und segnete den Mut, mit dem ihr spracht. Ja, hier gelob ich dir's in deine kalte Totenhand. Zerrissen hab ich auf ewig alle fremden Bande. Zurückgegeben bin ich meinem Volk. Ein Schweizer bin ich. Und will es sein von ganzer Seele. Wenn wir das Land befreit, dann legen wir den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Bahre. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollend ich's. Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihm. Von dort herab kann ihm mein Pfeil erlangen, des Weges enge wäre den Verfolgern. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt. Fort musst du, deine Uhr ist abgelaufen. Ich lebte still und harmlos. Das Geschoss war auf des Waldes Tiere nur gerichtet. Meine Gedanken waren rein von Mord. Du hast aus meinem Frieden mich herausgeschreckt, in gären Drachengift. Hast du die Milch der frommen Denkart mir verwandelt. Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt. Der sich das Kindeshaupt zum Ziel setzte, der kann auch treffen in das Herz des Feinds. Die armen Kindlein, die Unschuldigen, das treue Weib, muss ich vor deiner Wut beschützen, Landvogt. Da, als ich den Bogenstrang anzog, als mir die Hand erzitterte, als du mit grausam teuflischer Lust mich zwangst, aufs Haupt des Kindes anzulegen, als ich ohnmächtig flehend rang vor dir, damals gelobte ich mir in meinem Innern mit furchtbarem Eidschwur, den nur Gott gehört, dass meines nächsten Schusses erstes Ziel dein Herz sein sollte. Was ich mir gelobt in jenes Augenblickes Höllenqualen, ist eine heilige Schuld. Ich will sie zahlen. Der Landvogt kommt. Hier war ich damit nicht aus. Er muss mich hören. Man gehe aus dem Weg! Mein gnädiger Herr, der Landvogt kommt nicht hinter mir geritten. Der Kaiser hat mich nicht ins Land geschickt, dem Volk zu schmeicheln und ihm sanft zu tun. Gehorsam erwartet er. Der Streit ist, ob der Bauer soll Herr sein in dem Lande oder der Kaiser. Das Volk hat aber doch gewisse Rechte. Die abzuwägen ist jetzt keine Zeit. Weitschichtige Dinge sind im Werk und werden. Das Kaiserhaus will wachsen. Dies kleine Volk ist uns ein Stein im Weg. So oder so, es wird sich unterwerfen. Barmherzigkeit, Herr Landvogt! Gnade! Gnade! Was dringt ihr euch auf offener Straße mir in den Weg? Zurück! Mein Mann liegt im Gefängnis. Die armen Waisen schreien nach Brot. Hab Mitleid, gestrenger Herr, mit unserem Elend. Wer seid ihr? Wer ist euer Mann? Ein armer Wild, euer guter Herr vom Rigiberge, der überm Abgrund weg das freie Gras abmäht von den schroffen Felsenwänden, wohin das Vieh sich nicht getraut zu steigen. Bei Gott, ein Elendleben. Ich bitte euch, gebt ihn los, den armen Mann. Weib, euch soll recht werden. Drinnen auf der Burg nennt eure Bitte. Hier ist nicht der Ort. Nein! Nein, ich weiche nicht von diesem Platz, bis mir der Vogt den Mann zurückgegeben. Weib, wollt ihr mir Gewalt antun? Hinweg! Gerechtigkeit, Landvogt! Fort, schafft das freche Volk mir aus den Augen! Weib, macht Platz, oder mein Ross geht über dich hinweg! Lass es über mich dahin gehen! Da! Hier liege ich mit meinen Kindern. Lass die armen Weisen von deines Pferdes Huf zertreten werden. Es ist das Ärgste nicht, was du getan. Weib, seid ihr rasend? Geratest du doch längst das Land des Kaisers unter deine Füße. Oh, ich bin nur ein Weib. Wäre ich ein Mann, ich wüsste wohl was Besseres, als hier im Staub zu liegen. Ein allzu milder Herrscher bin ich noch gegen dieses Volk. Doch es soll anders werden. Ich gelob es. Ich will ihn brechen, diesen Starrsinn. Den kecken Geist der Freiheit will ich beugen. Ein neues Gesetz will ich in diesen Landen verkünden. Ich will ver... Oh. Gott sei mir gnädig. Herr Landvogt! Gott, was ist das? Woher kam das? Mord! Mord! Verdammt! Sinkt! Er ist getroffen! Gott, Herr Ritter, ruf die Erbarmung Gottes an. Ihr seid ein Mann des Todes. Das ist Pels Geschoss. Du kennst den Schützen, suche keinen anderen. Frei sind die Hütten, sicher ist die Unschuld vor dir. Du willst dem Lande nicht mehr schaden. Er verblutet sich. Verlorener Mann. So muss es mit dir enden. Doch meine Warnung wolltest du nicht hören. Bei Gott, da liegt er bleich und ohne Leben. Die Augen sind gebrochen. Seht, Kinder, wie ein Wüterich verscheidet. Wahnsinniges Weib, hast du kein Gefühl? Helft, leget Hand an, steht mir bei. Herr, euer Walten hat ein Ende. Der Tyrann des Landes ist gefallen. Das Land ist frei. Und wir sind freie Menschen. Ist es dahin gekommen? Ende die Furcht so schnell und der Gehorsam. Hier ist Hilfe umsonst. Vergeblich ist der Mörder nachzusetzen. Uns drängen andere Sorgen. Auf nach Küssnacht, dass wir dem Kaiser seine Feste retten. Denn aufgelöst in diesem Augenblick sind alle Ordnung, alle Pflicht. Und keines Mannes Treu ist zu vertrauen. Platz! Da kommen die barmherzigen Brüder. Feuersignal auf den Bergen. Hört ihr die Glocken drüben über dem Wald? Die Feinde sind verjagt. Die Burgen sind erobert. Und wir im Lande Uri dulden noch auf unserem Boden das Tyrannenschloss. Reißt es nieder! Haltet, Freunde, haltet! Noch fehlt uns Kunde, was in Unterwald und Schwyz geschehen. Lasst uns Boten erst erwarten. Was erwarten? Der Tyrann ist tot! Der Tag der Freiheit ist erschienen! Ist nicht genug an diesen flammenden Boten, die ringsherum auf allen Bergen leuchten? Kommt! Brecht das Gerüste! Sprengt die Bogen! Reißt die Mauern ein! Kein Stein bleibt auf dem anderen! Gesellen, kommt! Wir haben's aufgebaut! Wir wissen's zu zerstören! Kommt, reißt nieder! Es ist im Lauf! Ich kann sie nicht mehr halten! Was? Steht die Burg noch? Und Schloss Sarden liegt in Asche? Und der Rossberg ist zerbrochen? Seid ihr es, Melchtal? Bringt ihr uns die Freiheit? Sagt, sind die Lande alle rein vom Feind? Rein ist der Boden. Freut euch, alter Vater. In diesem Augenblicke, da wir reden, ist kein Tyrann mehr in der Schweizer Land. Wo sprecht, wie wurdet ihr der Burgen mächtig? Der Rudenz war es, der das Sarnerschloss mit männlich kühner Wagetat gewann. Den Rossberg hat ich nachts zuvor erstiegen. Wo ist der Vogt, der Langenberg? Über den Brünig! Freiheit! Seht, welch ein Fest! Des Tages werden sich die Kinder später als Greise noch erinnern. Wo ist der Tell? Soll er allein uns fehlen, der unserer Freiheit Stifter ist? Das Größte hat er getan, das Härteste erduldet. Kommt alle! Kommt nach seinem Haus! Es lebe Tell! Es lebe Tell! Der Schütze und Erretter! Es lebe unsere Freiheit! Es lebe Tell! Es lebe unsere Freiheit! Freiheit! Freiheit! Landleute! Eidgenossen! Nehmt mich auf in euren Bund! Die erste Glückliche, die Schutz gefunden in der Freiheit langt. In eure Hände lege ich mein Recht. Wollt ihr als eure Bürgerin mich schützen? Das wollen wir. Wohlan, so reich ich diesem Jüngling meine Rechte. Die freie Schweizerin dem freien Mann. Und frei erkläre ich alle meine Knechte. Es lebe unsere Freiheit. Es lebe Till. Wir brachten das Schauspiel Wilhelm Tell von Friedrich Schiller in einer Funkeinrichtung von Gerhard W. Menzel. In den Hauptrollen hörten Sie Maximilian Larsen, Hans Finur, Rita Mosch, Hans Gerlach, Martin Flörchinger, Oswald Förderer, Peter Dornseif, Fritz Wehrt, Ilse Anspach, Ludwig Anschütz, Walter Stickan, Elfriede Nee, Wolf Kaiser, Johannes Kurt, Robert Neugebauer. Außerdem hörten Sie Willi Arnhold, Helmut Bütow, Kurt Walter Franke, Karl de Georgi, Georg Hädicke, Tankmar Herzig, Rolf Kästner, Gerhard Murche, Alfred Otto, Heinz-Werner Petzold, Kurt Paulus, Werner Schoch, Walter Max Schwarz, Kurt Singotta, Hans-Robert Wille und andere Mitglieder des Hörspielensembles.